Das 42. nationale Sportturnier der Jugendlichen um den Preis Dongilbong wurde am 6. September im Clubhaus des Jugendverbandes in Pyongyang abgeschlossen. An der feierlichen Veranstaltung nahmen der erste Sekretär des Zentralverstandes des Jugendverbandes, Chun Yongnam, die Funktionäre der zuständigen Bereiche, die Trainer der Berufssportlerzirkel, die Sportler und die Jugendlichen und Schüler in der Stadt Pyongyang teil. In der Gesamtwertung belegte die Hauptstadt den ersten Platz und wurden 45 Sportler zu den Bestsportlern vom 18. April ausgewählt. An die Bestspieler gingen Pokale und Medaillen.